Was ist das? Hammergeil! This is the story of Jägermeister. Oh, Lord, oh. Jägermeister. The story of Jägermeister. Why are you not dancing? Have a drink. Hallo? Jägermeister! Eins für mich, eins für you! Zur Mitte, zur Zitter, zum Sack, zack, zack! Kommen Sie mit mir zu den Techno-Party! Alles klar? Jägermeister! Ah, I can yodel all day. Oh, Lord, oh.